Nach dem kurzen Aufenthalt in Jefferson City, wo ich erfahren hatte, dass sich Old Shoehand zunächst zu Fenners Farm am Republican River, einem Nebenfluss des Kansas River, begeben hatte, brach ich mit meiner Begleitung sofort auf. Sie bestand aus Winnetou, dem Detektiv Tresco und den beiden Westmännern Dick Hammerdall und Pitt Holvers. Tresco verfolgte den schon mehrmals unrühmlich erwähnten General Douglas und seine Bande, auf deren Konto auch der Diebstahl von wertvollen Schecks und Anweisungen kam, die dem dicken Hammerdall und dem langen Holvers gehörten. So hatten Winnetou und ich denselben Weg und boten dem Trio unsere Hilfe an. Wir fuhren mit einem Postboot bis Topeka, wo wir für Mr. Tresco ein gutes Pferd kauften, und dann ging es hinauf auf die Rolling Prairie. Der Osten von Kansas ist nämlich sehr hügelig. Bodenwellen, soweit das Auge reicht. Das bietet einen Anblick, als sei hier ein rollendes Meer plötzlich mitten in der Bewegung erstarrt. Daher die Bezeichnung Rolling Prairie. Gegen Abend des zweiten Tages erreichten wir die ausgedehnte Farm von Mr. Fenner, einem freundlichen Mann, der uns aber zunächst misstrauisch betrachtete. Als ich dann Old Shoehands und unsere Namen nannte, entschuldigte er sich. Ihr dürft euch nicht wundern, Gentlemen, dass ich euch nicht gleich willkommen hieß. Man muss sich vorsehen heutzutage. Erst vorgestern nahm ich 7 Leute gastfreundlich auf, und als sie am nächsten Morgen fort waren, waren auch 7 meiner besten Pferde fort. War da ein Mann dabei, der sich für einen General ausgab, Mr. Fenner? Oh ja, mit einem Säbel an der Seite und einem ganzen Mund voller Aufschneidereien. Und noch ein anderer Kerl, den sie Dobby Spencer nannten. Die Bande suchen wir. Wie lange hat Mr. Shoehand hier bei euch Rast gemacht? Leider nur eine Nacht. Winnetou hört von dort drüben einen Reiter kommen. Das wird einer meiner Leute sein. Ich höre aber noch nichts. Trotzdem können wir uns darauf verlassen, dass gleich einer auftaucht, wenn Winnetou es sagt. Nein, das ist keiner von der Farm. Jetzt werdet ihr einen sehr merkwürdigen Mann kennenlernen, der in früheren Jahren berühmt war unter dem Namen König der Cowboys. Uff. Old Babel. Habt ihr den Mann auf eurer Farm angestellt, Mr. Fenner? Nein. Er kam heute Mittag, wie schon einmal, mit einer kleinen Anzahl von Westmännern hier an, mit denen er draußen am Busch Lager macht, um morgen wieder weiterzureiten. Er ist ein alter Mann, sitzt aber noch wie ein Jüngling im Sattel. Da ist er. Donnerwetter, Old Shatterhand und Winnetou. Mr. Fenner, bleiben diese Kerle heute hier? Ja, warum nicht? Dann reiten wir, ist klar. Wo solche Halunken sind, haben ehrliche Menschen keinen Platz. Der Alte muss verrückt sein. Vielleicht noch nicht, aber er ist voller Hass und Rachegedanken. Der Mann hat zwar gesagt, er gehe fort, aber er kommt in dieser Nacht zurück. Winnetou und seine weißen Brüder werden vorsichtig sein. Och, wie der Häuptling der Apachen Dick Hammerdahl und Pitt Holvers kennt, sind sie immer vorsichtig und... Und lassen sich ihre Geldtaschen nachts unter dem Kopf wegstehlen. Da hat Winnetou recht, nicht wahr, Dicker? Nichts dagegen zu sagen, Langer. Ich verstehe kein Wort. Wegen dieses Diebstahls sind wir hinter dem General her, Mr. Fenner. Ach so. Aber warum spuckt der seltsame alte Gift und Galle, als er euch hier sah, Mr. Shatterhand? Das ist schnell erklärt. Der König der Cowboys war mit diesem General zusammen an einem anderen Diebstahl beteiligt, der Winnetou und mich betraf. Danach wurden die beiden Kumpane zu Todfeinden. Mhm. Na, da fehlt doch noch was, Sir. Und das wäre? Warum zum Teufel habt ihr den Alten unbehelligt wegreiten lassen? Winnetou und ich wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Der General hat seine Strafe erhalten, wenigstens für diese Räuberei. Den alten Mann haben wir laufen lassen. Dann begreife ich seine Wut auf euch noch weniger. Aber er kann einen Menschen ganz durchschauen, Mr. Fenner. Winnetou möchte seinen weißen Freund bitten, unsere Pferde so unterbringen zu lassen, dass sie gut bewacht werden können. Verstehe, Häuptling. Hinter dem Hause habe ich einen Schuppen, wo wir die Tiere anbinden können. Er ist zwar auf einer Seite offen, also nicht verschließbar, aber ich werde einen zuverlässigen Wächter hinstellen. Ihr seid sehr freundlich, Mr. Fenner. Winnetou würde aber vorschlagen, dass wir selbst die Wache übernehmen. Jeder von uns 2 Stunden. Wie ihr wollt, Gentlemen. Mein Bruder Winnetou hat einen guten Vorschlag gemacht. Wenn's euch recht ist, meine Freunde, so fängt Pitt Holvers an. Na ja, dann kommt Dick Hammerdahl an die Reihe. Ja. Darauf ich und nachher Winnetou. Und wo bleibe ich, Mr. Shatterhand? Ihr, mein lieber Mr. Tresco, habt euch bis jetzt so tapfer an unserer Seite gehalten, obwohl ihr kein Westmann seid und euch der lange Ritt viel mehr angestrengt hat als uns. Ihr habt den Schlaf ehrlich verdient. Ich kann mich doch nicht schlafen. Keine Widerrede! Marsch ins Bett! Wie ihr befehlt, Sir.